So zog sich der junge Glöckner zurück durch das Tor von Notre Dame. Und auch die Zigeunerin schlich mit Geschick durch das Tor von Notre Dame. Staunend sah sie die Fenster und Säulen, Schönheit, die ihr das Angstgefühl nahm. Sie sah still in die Kerzen und fühlte im Herzen ein Licht. Das Licht von Eine Zigeunerin wagt sich an diesen heiligen Ort. Warum nicht? Weil der Eintritt in die Kathedrale für Leute wie dich verboten ist. Warum hasst ihr uns so sehr? Was haben wir euch je getan? Mehr, als du denkst. Was willst du hier? Ich suche den Jungen. Es war meine Schuld, ich habe ihn auf die Bühne geholt. Der Junge hat dich nicht zu interessieren. Ich kümmere mich um ihn. Selbst ein solches Scheusal wird von Gott geliebt. Er ist ein Mensch. So wie wir alle. Manche sind weniger Mensch als andere, moralisch gesehen. Meinen Sie mich? Du tanzt in aller Öffentlichkeit, ohne Scham und Anstand. Ich tanze, weil es mir Spaß macht. Anderen macht es auch Freude, deshalb geben sie mir Geld dafür. So wie sie für verrufene Weiber bezahlen, streitest du auch ab, Zauberei zu üben. Wenn ich wirklich zaubern könnte, meinen sie nicht, dass ich dann mir und meinen Leuten helfen würde? Du bist schlau. Du verdrehst die Wahrheit genauso geschickt, wie du deinen Körper beim Tanzen verdrehst. Hochwürden, in ihnen muss ein weiches Herz stecken. Wenn sie diesem Jungen geholfen haben, dann haben sie gewiss auch Mitleid mit denjenigen, die fast genauso schlecht dran sind. Könnten sie die nicht so behandeln, wie sie selbst behandelt werden wollten? Unser Herr Jesus hat etwas ganz Ähnliches gesagt.